WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 5050. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freithemennacht, wie immer am Freitag. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Susanne und sie ist 57. Guten Morgen, Susanne. Hallo, Domian. Hallo, Susanne. Ich freue mich, dass ich mich mal unterhalten kann mit dir. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Entschuldige. Ja, Was ist dein Thema? Ja, es geht um meine Beziehung. Ich bin 6 Jahre mit einem Mann zusammen, das eigentlich ein ganz toller Mann ist, aber unsere Beziehung leidet sehr, weil er perverse sexuelle Neigungen hat. Und die sind wirklich so abartig, dass diese Beziehung dermaßen gestört ist, dass ich mir schon oft gedacht habe, es wäre vielleicht besser, wenn ich mich trennen würde von ihm. Perverse sexuelle Neigung? Ja. Erzähl, was will er? Seit ich mit ihm zusammen bin, werde ich immer wieder konfrontiert mit diesem Thema in verschiedenen Ausführungen. Also letztes Mal war es ungefähr vor einem Jahr, da habe ich einen großen Karton gefunden mit DVDs, also Pornos, wo, es ist ganz abartig, das sind Frauen zu sehen auf dem Cover, die sich mit Kot einschmieren, Schwangere, die sich mit Kot einschmieren, es ist unglaublich, also es ist unfassbar. Und heute ist er zurückgekommen von einer dreitägigen Tagung und ich habe in meinem Mülleimer, also in meiner Mülltonne, habe ich eine große Tüte gefunden vom Lidl, die war halb voll mit menschlichem Kot. Ich habe ihn darauf angesprochen, woher das kommt, was er da reingeworfen hat. Dann sagt er, das ist nicht von ihm. Dazu muss man wissen, dass dieser Mann eigentlich niemals was zugibt, egal was man, mit was man ihn konfrontiert. Er gibt nur was zu, wenn man ihn auf frischer Tat ertappt oder wenn es Beweise gibt, wo ich beweisen kann, dass er dieses oder jenes getan hat. Wie sieht denn eure Sexualität aus? Ich habe eigentlich in der Vergangenheit immer eine sehr schöne Sexualität mit ihm gehabt. Ich bin aber ein Mensch, der überhaupt nicht prüde ist. Ich bin für viele Dinge offen, aber das geht einfach zu weit, was er da macht. Ja, hat er denn diese Neigung dir gegenüber mal geäußert? Er hat das in der Vergangenheit geäußert, aber am Anfang eben nicht, wo wir zusammengekommen sind, war er ist eigentlich ein ganz toller Mann, er schaut sehr gut aus, hat einen tollen Beruf und alles, aber er hat halt eben diese Neigung, wie gesagt, er hat dann mal angesprochen, auf verschiedene Dinge, ob ich mit ihm in den Swingerclub gehe oder so, habe ich gesagt, ich habe eine sehr schöne Sexualität mit ihm, aber ich brauche niemanden, der dabei zuschaut und ich möchte auch niemand anderem dabei zuschauen. Ja, okay, kommen wir nochmal auf diese krasse Form zurück. Er hat dir aber nie angeboten oder dich aufgefordert, das mit ihm zu machen? Nein, ich bin eine sehr starke Frau, seine Ex-Frau, das war eine sehr schwache Frau, da hat er das genauso gemacht, die hat das alles ertragen und ich bin eine sehr starke Frau, bei mir würde der niemals trauen, sich mir gegenüber irgendwie mir das vorzuschlagen oder er baut außer Dinge an sich rum unten, er maträtiert seine Genitalien und alles mögliche, das würde der bei mir niemals tun, weil das würde ich gar nicht zulassen. Aber das macht er. Das macht er. Er weiß aber ganz genau, dass ich das nicht möchte. Ja, wann macht er das denn? In welchem Zusammenhang macht er das? Das macht er zum Beispiel, wenn ich vormittags aus dem Haus gehe, wenn ich mit meinen Hunden unterwegs bin, kommt auch noch dazu, er hat auch DVDs, wo Sexualität mit Tieren praktiziert wird. Und ich habe ja große Hunde, also ich habe ihn auch mal darauf angesprochen. Ich habe da zum Teil einerseits Angst, dass er sich mal an meinen Tieren vergreift. Ich bin eine Tierschützerin, es ist wirklich... Nicht so schnell auf einmal. Ja. Also wir waren noch bei den Sachen, die er sich an sein Geschlechtsteil ranhängt. Ja. Du glaubst, das macht er, wenn du aus dem Haus bist und er sich selbst befriedigt quasi. Das hat er auch schon gemacht, wenn ich im Haus war und ich habe das durch Zufall eben mitbekommen. Und wie hat er dann reagiert, als du dann das gesehen hast? Es hat einen mega Streit gegeben, weil er genau weiß, dass ich das nicht haben will. Okay. Ich will nicht, dass er sowas macht und es hat halt jedes Mal Streit gegeben, das geht dann über Wochen. Ja. Nochmal zurückzukommen auf diese Dirty-Geschichte. Ja. Glaubst du, dass er darauf steht, dass Frauen ihn ankoten oder will er Frauen ankoten? Das weiß ich nicht. Also so direkt habe ich ihn noch nicht darauf angesprochen. Ich kriege auch kaum Antwort. Weißt du, wenn ich ihn auch frage, woher kommt diese Tüte, dann sagt er, die ist nicht von mir. Aber ich lebe alleine, es kommt auch niemand in mein Grundstück rein. Wie gesagt, das also er lügt nicht. Dich an, du glaubst, er lügt dich ja, an. Natürlich lügt er mich an. Habt ihr denn im Moment auch noch Sexualität? Wir haben seit Herbst haben wir gar keine Sexualität mehr. Ich bin dreimal auf ihn zugegangen und wollte wieder Gemeinsamkeit bewirken, aber er hat mich abgewiesen, wobei ich sagen muss, ich bin eine Frau, die ist wirklich, ich bin immer noch attraktiv und es ist zwar blöd, wenn man das von sich selber sagt, aber ich bin weder übergewichtig, ich bin eine sehr bewegte Frau. Also aber er hat mich dreimal zurückgewiesen. Dann glaubst du, dass er sich diese Sachen, diese perversen oder extrem perversen Sachen irgendwo anders holt? Dass es eben nicht nur bei den Pornos bleibt? Das hat er früher gemacht, wo er mit seiner Ex-Frau noch zusammen war. Da hat er mir das selber erzählt. Okay, wir reden jetzt von jetzt. Glaubst du, dass er das jetzt macht? Ob er das jetzt macht, er gibt ja nichts zu. Weißt du, wenn ich das beweisen könnte... Ist mir klar, das habe ich schon verstanden. Aber hast du den Verdacht, dass das macht? Also wie gesagt, ich habe gar kein Vertrauen mehr zu ihm, schon seit Jahren nicht mehr. Ich traue dem alles zu. Nicht nur das, ich traue dem alles zu. Susanne, jetzt muss ich dich fragen, nachdem du das so ausführlich erzählt hast. Mich würde so ein Partner, wenn ich dem auf die Schliche käme, dass der solche Sachen macht, der würde mich abstoßen. Ja, weißt du, es ist schon abstoßen. Aber wie gesagt, es hängt halt an diesem Menschen noch mehr dran, weil er zahlt Miete unten. Die Miete wird von seinem Arbeitgeber bezahlt. Er zahlt die ganzen Nebenkosten. Ich bin sonst ganz alleinstehend. Ich wohne in einem großen Haus. Die Nebenkosten, alles. Okay, aber wir wollen jetzt nicht... Nein. Da niemand anders reinziehen. Stopp. Und du da keine fremden Menschen in meinem Haus. Nee, Susanne, stopp. Das lasse ich nicht gelten. keine finanziellen Argumente jetzt. Wenn so etwas gravierend erschüttert ist zwischen zwei Menschen, zwischen einem Paar, und so ein Verdacht im Raum steht oder so eine Vermutung und du findest, dass diese Tüte mit Kot und du findest diese Pornos, du hast Angst um deine Tiere, dass er denn mit den Tieren Sex macht, da lasse ich keine Argumente, finanziellen Argumente gelten. Was empfindest du denn noch für den? Ja, es sind schon noch Gefühle da. Wie gesagt, ich denke halt, das ist eine Sucht bei ihm. Das ist wie ein Süchtiger, der einfach nicht Nein sagen kann. Eine Zeit lang geht es gut und dann fällt er wieder in das alte Muster. Ja gut, jetzt fängst du an, ihn zu interpretieren. Vielleicht ist es gar keine Sucht, vielleicht ist es ganz einfach eine perverse Neigung. Das ist er mit Sicherheit. Und er spricht ja nicht mit dir. Wenn er sich mit dir darüber noch unterhalten würde, dann könnte man ja noch sagen, okay, ich kann das so verstehen, man kann vielleicht was dagegen machen, man kann in Therapie gehen und so weiter. Aber er redet ja nicht. Naja, weißt du, wenn ich mit ihm rede und ich sage ihm, er hat mich am Anfang unserer Beziehung auch schon mal betrogen mit seiner Ex-Frau, wenn ich ihn dann frage, warum tust du das? Oder warum baust du was an dich hin? Oder warum muss das mit diese perverse Neigung, warum muss das sein? Dann kriege ich zur Antwort, weil ich es kann. Er gibt mir zur Antwort, weil ich es kann. Dann würde ich sagen, ich kann auch etwas. Ich kann gehen. Ja, weißt du, ich bin in meinem eigenen Haus. Ich kann tun und lassen, was ich will. Er ist eigentlich in der schlechteren Position. Eben, umso besser. Das Haus gehört dir. Das gehört mir, ja. So, du kannst ihn rein theoretisch vor die Tür setzen. Natürlich, ich bin völlig unabhängig von diesem Mann. Ich habe meine eigene, ich habe ein Auto in der Garage, ich habe ein Dach über dem Kopf. Na siehst du, da fängst du an, gerade von finanziellen Sachen was zu erzählen. Ja, ich bin in der besseren Position wie er. Ja. Nee, Susanne, das würde mich so irritieren, das könnte ich nicht. Ich könnte nicht mit so einem Mann zusammenleben. Weißt du, allein schon aus der Tatsache, dass der ein großes Geheimnis vor mir hat und nicht mit offenen Karten spielt. Weißt du, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, die mir das erzählen würde, würde ich genauso reagieren wie du. Ich würde sagen, schieß den Typen ab. Mhm. Das hat er gar nicht anders verdient. Aber es ist einfach, er geht ja nicht von selber. Und er lebt halt sein Leben, wie er will. Und ich bin oben, ich lebe mein Leben auch. Und ab und zu ist man mal zusammen oder so. Aber solange er mir nicht ans Leben geht oder irgendwie mich bedroht oder so, das hat er sich ja bisher nicht getraut. Er ist eigentlich ein friedlicher Mensch. Okay, dann musst du es halt so definieren. Es ist einfach ein Mieter, den du mittlerweile gut kennst. Aber es ist nicht dein Partner. Ja, wenn du klare Verhältnisse in deinem Leben haben willst. Weißt du, ich habe ihm auch schon oft gesagt, ich möchte einfach weil er zu mir schon öfters gesagt hat, er würde meinen Ansprüchen nicht gerecht. Dann habe ich gesagt, weißt du, was heißt der Ansprüche? Ich möchte einfach einen treuen Mann, der ehrlich ist. Ich möchte Vertrauen haben zu jemandem. Okay, das ist alles, müssen wir gar nicht mehr reden. Das ist ja nicht gegeben. Ja, nee, aber das... Leg ihm einfach eine Brücke. Sag, dass du mit ihm offen reden willst. Und du hast den Anspruch daran, dass er seine Sicht der Dinge und seine Leidenschaften, was immer in ihm vorgeht, dass er dir das sagt. Und dann kann man darüber reden. Wenn er das nicht macht, würde ich mich an der Stelle von ihm trennen. Ja. Susanne, mehr kann ich dir nicht sagen. Weißt du, ich habe schon oft mit ihm offen gesprochen, nur du bekommst eben nicht die richtigen Antworten. Du wirst angelogen. Okay, dann lass es sein. Ist sehr schwierig. Dann lass es sein. Mhm. Mensch, Susanne. Ja. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Ich danke dir, Domian. Danke, dass ich mit dir spreche. Und sei streng. Danke. Alles Gute, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer, unter der ihr uns erreichen könnt, kostenfrei, oder domian@wdr.de. Es geht weiter mit Peter. Peter ist 25. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Peter. Du klingst nicht gut. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nein. Nein? Dann versuchen wir es mal. Vielleicht stabilisiert sich die Leitung. Ich hoffe es. So, um was geht's? Ich habe ein kleines Problem. Also ich führe eine Liebesbeziehung mit meiner Stiefschwester. Mhm. Und das kommt mir alles auf eine Art nicht so richtig vor. Also Stiefschwester, wie ist der Verwandtschaftsgrad? Also man ist nicht blutsverwandt. Sie ist von meinem Vater, also die Tochter vom Papa. Und ihr Vater ist mit meiner Mutter zusammen, also auch verheiratet. Ihr Vater ist mit deiner Mutter? Ganz genau, also ich war Stiefvater. Ah, also nicht blutsverwandt, okay. Genau, wir machen es nach geraumer Zeit schon heimlich auf eine Art, weil man kommt hier auf eine Art bisschen... Das habe ich mir gedacht. Die Leitung war so dünn, dass er weg ist. Dann versuchen wir ihn vielleicht nochmal gleich anzurufen und machen weiter mit Markus. Und Markus ist 43. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Jürgen. Ja, das ist eine gute Leitung. Das freut mich sehr und es freut mich noch mehr, dass ich mit dir noch mal sprechen kann, seit, kurz bevor du aufhörst sozusagen. Ne? Ja, ein bisschen bin ich noch da, weil die Zeit rinnt dahin. Ja, und das wollte ich schon immer tun in meinem Leben und ich kann dir sagen, das erste Mal, wo ich deine Sendung gesehen habe, das war ungefähr als der Mann mit dem Hackfleisch original gesendet. Das ist sehr lange, das war 1996, glaube ich. Ja, das ist Wahnsinn. Und da, ich wohne in Niedersachsen und habe das gesehen und war dann Fan sofort. Ja, das war der Hammer. Und ich würde mal gewissen, was der Hackfleischmann heute macht. Nur Hackfleisch, ja. Wahrscheinlich. Im Original dann, noch nicht. Dann wäre geworden. Das ein teures Vergnügen über so viel Jahre. Lieber Markus, was ist der eigentliche Grund deines Anrufes? Ja, der Grund ist eine unglaubliche Sache eigentlich. Die Pointe wird kommen. Also der Grund ist folgendes. Ich wollte dich schon mal vor Jahren deshalb anrufen, weil ich völlig überrascht war von meinen Fähigkeiten, und zwar im übersinnlichen Bereich. Jetzt wird es richtig spannend. Ich habe mich dafür sehr interessiert, habe mir auch natürlich alle deine Sendungen zu dem Spezialthema immer angesehen und auch im Internet natürlich angesehen. Und ich war fest der Meinung, dass ich über absolut diverseste übersinnliche Fähigkeiten verfüge. Und zwar über Hellsichtigkeit, über Einfluss auf Materie, sogar über Musik, die ich selbst komponiert habe, Einfluss auf Todesereignisse bei anderen, auf Unfallereignisse und so weiter. Und ich weiß, dass es auch Zuschauer gab bei dir, die sowas selber auch schon beschrieben haben. Wie hast du das denn gemerkt oder meintest das zu merken, dass du das kannst? Zum Beispiel, ich habe ein Lied geschrieben, einfach einen Text, einen englischen Text zu einer Musik, die wir in der Band hatten. Und dann war das ein Lied, der hatte mit Sterben und Hölle zu tun. Dann fiel mir ein, dass ich vor vielen Jahren, vor über 10 Jahren als jüngerer Mensch und um 18, Alter von 18 vielleicht rum, schon mal sowas Ähnliches hatte. Und da kam sofort ein Anruf mit einer Todesnachricht. Damals hatte ich da noch gar nicht dran gedacht, da war es eben, oder es fiel mir dann ein und dann sagte ich, Mensch, jetzt hast du wieder so einen Text geschrieben, nicht, dass jetzt wieder so etwas passiert. Mhm. Und ich mache nur das Handy an und dann ging das los und die Todesnachrichten trudelten nur so ein. Mhm. Ja. Dann habe ich dieses Lied weggelegt, habe der Band gesagt, tut mir leid, das können wir nicht spielen, das ist mir zu gefährlich, habe das aber nicht begründet. Die haben das dann auch so hingenommen. Und dann irgendwann, Jahre später, habe ich es wieder rausgeholt mit einem Freund zusammen. Mhm. Und wir haben es nur auf CD gebrannt von einer Festplatte, weil ich damit was anderes vorhatte. Das kann ich dir später noch erzählen vielleicht. Und wir sind dann losgefahren und er rief an, ja, du komm mal nicht über die und die Autobahn zu dem gemeinsamen Ziel, wo wir später noch uns treffen wollten. Ich hatte dazwischendurch noch was anderes vor. Hier ist ein schwerer Autounfall passiert. Mhm. Mit zwei Toten, wie sich dann rausstellte. Das ist ja schon ein bisschen gruselig. Und der, ja, und das passierte immer zu sowas. Aber immer nur, wenn du mit diesem Lied in immer mit Kontakt. Musik, und ja, das war das. Dann kam es aber auch, dass ich zum Beispiel bei wichtigen, ich hatte, oder andersrum, ich habe dann im Casino über 800.000 Euro an einem Automaten gewonnen. Das habe ich vorher geträumt, ja. Ich hatte mit dem Schicksal auch so eine Art Vereinbarung. Moment, langsam. Du hast geträumt, dass du 800.000 Euro... Ja, den Betrag nicht, aber dass ich einen großen Gewinn an einem Automaten haben werde, habe ich ein paar Tage vorher geträumt. Und sag bloß, du hast es dann wirklich gemacht? Ja, in der Spielbank in Hannover. Du hast 800.000 Euro gewonnen? Im Jahr 2008. Das ist ja unfassbar. Was hast du mit dem Geld gemacht? Tja, zum Teil habe ich weitergespielt. Zum Teil habe ich gedacht, dass ich das vernünftig anlegen kann. Und inzwischen ist da nichts mehr von übrig. Nein! Doch. Mensch, Markus. Und noch viel mehr. Du wärst ein gemachter Mann. Ja, war ich auch. Mir ging es richtig gut. Mir ging es mit allem gut. So, jetzt aber mal richtig gut dabei die Fische. Ja. Du glaubst heute, dass du in irgendeiner Form, wie auch immer, übersinnliche Fähigkeiten hast? Glaube ich nicht mehr, jetzt nicht mehr. Nicht mehr? Nee, ich habe nämlich jetzt rausgekriegt, was da wirklich los ist. Na, jetzt sind wir aber gespannt. Das sage ich dir. Jetzt kommt noch was dazu. Als es mir dann schlechter ging im Leben, passierte was ganz anderes. Ach so, dann war noch wichtig Synchronizität, Pauli-Jung-Dialog. Ich habe auch mit dem Institut in Freiburg für Grenzwissenschaften gesprochen und so weiter. Auch aus, das hat ja was mit Materie und Quantenphysik und allem Möglichen kann das zu tun haben. Jetzt sprichst du gerade in Rätseln. Okay. Wir halten fest. Wenn Dinge sich in deiner Umgebung materialisieren, in dem Sinne, was weiß ich, du denkst an jemanden und dann fährt ein Auto mit einem Kennzeichen, mit den Initialien von dem und noch das Geburtsdatum dazu, meinetwegen vorbei. So. Ja? Wenn dir sowas häufiger passiert. Und sowas ist ja auch passiert. Alles. Also hier ist das mit den Toten passiert. Alles. Du hast vorher weggeträumt, dass du einen großen Gewinn machen wirst. Ja. Und solche Sachen wie da. So, und alles jetzt? Wirklich. Und dann? Dann begann es mir im Leben schlecht zu gehen plötzlich. Ich hatte dann eine Steuerprüfung vom Finanzamt. Mhm. In dem Zusammenhang begann es, dass ich am Tag bis zu 5, 6, 7 Leichenwagenbegegnungen plötzlich hatte im Straßenverkehr. Was vorher nicht der Fall war. 5 bis 6, 7 Begegnungen? Ja, am Tag. Wenn ich fragen darf, in welcher Stadt wohntest du zu der Zeit? Ich wohnte in Braunschweig. Gut. Ja. Ja, und war dann überall unterwegs. Braunschweig, Hannover, das weiß ich, Hamburg. Ja, okay. Und ich war immer viel unterwegs. Ich frag deshalb, Braunschweig ist ja auch nicht so eine Riesenstadt. Nee. Es war auch dann nicht immer in Braunschweig, sondern aber auch manchmal mitten in der Nacht, manchmal direkt vor dem Haus, aus dem ich dann kam. Okay, erzähl mal weiter. Lande. Ich bin gespannt jetzt auf die Pointe. Ja, die kommt gleich. Mhm. So. Aber da dürft ihr nicht ausmachen, weil das ist der Kracher und das ist öffentlich wichtig unbedingt. Wir machen nicht aus, keine Sorge. Sage dir was, das ist wirklich Wahnsinn, was dann rausgekommen ist. Ich jedenfalls, es ging mir ganz schlecht in diesem Steuerprüfung und damit hingen die Leichenwagen zusammen. Wenn es mir an dem Tag schlecht ging, waren es mehr Leichenwagen. Wenn es mir ein paar Tage später etwas besser ging, waren es weniger. Mhm. Wenn das Belastende wieder mehr war, in dem Verfahren waren es wieder mehr. Mhm. Und dann war eine Besprechung beim Finanzamt, da war ich mit meinen Anwälten. Mhm. Jetzt kommt's. An dem Vormittag wurde in einem anderen Finanzamt in Schleswig-Holstein ein Amoklauf verübt. Ungefähr zu der Uhrzeit, wo ich bei mir im Finanzamt war. Mhm. Wieder so ein Tod dabei. Ja? Mhm. Dann dachte ich auch, das kann alles gar nicht Zufall sein irgendwie. So, jetzt habe ich noch nicht verstanden, worauf du hinaus willst. Ja, jetzt kommt's. Jetzt kommt's dann aber dann wirklich. Jetzt kommt's richtig. Ja. Das ist jetzt wirklich der Kracher. Dann fühlte ich mich beobachtet, ja, observiert plötzlich. Ich wurde fotografiert mit dunkelgelben Blitzen. Von wem? Nachts aus Autos raus. Ja, das kommt gleich. Pass mal auf. Nachts aus Autos heraus. Dann wurde ich in Situationen wie ähnlich bei Verstehen Sie Spaß, versteckte Kamera verwickelt. Mit wildfremden Leuten, die plötzlich irgendwas von mir wollten, mich in Gespräche verwickelten. Jetzt wird's psychopathisch, finde ich. Ja, warte mal ab. Dann habe ich gedacht, jetzt gehst du in eine Klinik und lässt das mal ärztlich, lässt dich da sozusagen mal schützen, holst dir einen Rechtsanwalt und fragst, was das alles soll und so weiter. Dann habe ich festgestellt, dass sich in dieser Klinik diese Phänomene ins Unermessliche steigerten. Dann habe ich mir unter einem Vorwand einen Attest ausstellen lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du das noch erzählen willst. Ist gleich fertig. Ich bin gespannt darauf. Es kommt. Ich habe mir unter einem Vorwand einen Attest ausstellen lassen. Da stand dann drin, wer es war. BKA, Verfassungsschutz und Polizei steht da drin. Warum? Was wollten die von dir? Ja, Moment. Da steht drin. Jetzt sag mich nicht, jetzt kommt's. Ja, Moment, es ist ja... Was steht da drin? Da steht drin, er fühlt sich verfolgt von BKA, Polizei und Verfassungsschutz. Aber da steht nicht drin, dass das BKK und Verfassungsschutz sich wirklich verfolgt haben. Da steht da nicht drin. So, jetzt erzählst du mir, wie du deine Fähigkeit wieder verloren hast. Ja, das ist wichtig und deswegen muss ich es zu Ende erzählen. In der Klinik hat begonnen, in der Klinik habe ich geraucht, nachts auf dem Balkon, um 3 Uhr, um 4 Uhr, um 5 Uhr bin ich immer auf den Balkon meines Einzelzimmers getreten, habe geraucht. Und immer wenn ich die Tür aufgemacht habe, hörte ich aus dem Hof ein lautes Husten, egal zu welcher Uhrzeit. Mhm. Und seit ich die Klinik verlassen habe, das war jetzt im Juni 15, seitdem werde ich täglich verfolgt in Gesamteuropa. Ich war in ganz Deutschland natürlich auf der Suche nach Anwälten, die mir helfen. Ich war in London, ich war in München, ich war in Luxemburg, ich war in Straßburg. Ich glaube, du kommst jetzt nicht zu dem Punkt, wie du deine Fähigkeit verloren hast. Na doch. Nee, das kann man nicht so ausführlich erzählen. Ja, okay, aber Jürgen, das ist ja der Witz. Auch wenn du dich jetzt so sehr verfolgt fühlst, glaube ich, dass das eher ein psychologisches Problem ist, als denn ein reales Problem. Nee, das ist real, weil dieses Husten im Fernsehen nachvollziehbar hörbar ist. Okay. Wenn du hörst. Sag mir doch mal einen Satz noch, wie du aus der Fähigkeit wieder rausgekommen bist. Indem ich jetzt weiß, wo es herkommt. Woher kommt es denn her? Ja, von diesen Behörden, definitiv. Mhm. Und ich habe jetzt Strafanzeige erstattet. Ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht, überhaupt einen Rechtsanwalt zu finden, der den Fall übernehmen wollte. Markus, ich mache folgenden Vorschlag. Ja. Ich glaube dir, was du da empfindest. Das ist die Wahrheit. Das ist deine Wahrheit. Das glaube ich dir. So, ich glaube dir auch was. Du darfst nicht sagen, dass es stimmt. Ich glaube, du doch, darfst es nicht ich sagen. Ich darf hier sehr viel sagen. Das kannst du mir glauben. Ich glaube dir, dass es deine Wahrheit ist. Und ich glaube, dass du mich null belügst. Definitiv nicht. So ist es. Dennoch glaube ich, dass das kein reales, gesellschaftlich, gar politisch, polizeitechnisches Problem ist, sondern ein hochkompliziertes psychologisches Problem. Doch, das ist aber nachprüfbar für jeden Menschen. Zum Beispiel auf Phoenix lief von dem Bundesverfassungsgerichtspräsidenten eine einstündige Rede, Frage-Antwort-Runde. Da ist dieses Hören aus dem dieses Husten im Publikum zu hören. Genauso bei den Erklärungen des Innenministers zu der Absage des Fußballspiels des Fußballspiels Hannover nach den Anschlägen in Paris. Gut, Markus. Und überall. Das ist die Wahrheit. Das kann jeder hören im Fernsehen. Du wiederholst dich jetzt und ich möchte nicht, dass ich mich jetzt auch nochmal wiederhole. Deswegen danke ich dir für deinen Anruf und biete dir wirklich sehr aufrichtig an, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen dürfen. Soll. Das können wir gerne machen. Wenn ich noch einen Satz sagen darf, einen Satz noch. Meine Lebenspartnerin wird vom Staat gezwungen, nach über 23 Jahren sich von mir als getrennt zu bezeichnen. Okay, Markus, jetzt legen wir mal auf und wir klären das mal im Hintergrund. Ich wünsche dir alles Gute und du wirst von Magdalena, meiner Psychologin, angerufen. So, Marianne ist 73. Guten Morgen, Marianne. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Marianne. Ja, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe einen kranken Sohn. Mhm. Der ist seit 4 Jahren krank, das heißt vorher auch schon. Der leidet an der Paranoia der Schizophrenie, mhm. War auch in einer geschlossenen Anstalt. Wie alt ist dein Sohn? 49. Mhm. Der ist eigentlich der hat seinen normalen Beruf, ist arbeiten gegangen, aber dann hat er immer Ängste, leidet unter Verfolgungswahn und Bedrohung. Mhm. Und es war aber dann so schlimm, dass er auch suizidgefährdet ist. Mhm. Und ich komme ja nur aus dem Gesundheitswesen und habe mit 52 nochmal Krankenschwester und Altenpflegerin gelernt. Mhm. Mhm. Respekt. Darum habe ich eigentlich mir viel Respekt auch verschafft, dass ich gesagt habe, das geht nicht so, wie man mit so Menschen manchmal umgeht. Gut, er war hier auch im Krankenhaus einer UKP, was ja eigentlich bekannt ist, also eine große Nervenklinik. Und da ist er dann gegangen, so, und nur ist er von alleine. So, er hat auch immer Ausgang, er trinkt nicht, er raucht nicht, er macht gar nichts. Eigentlich ganz Moment, normaler Mensch. Er ist von alleine? Ist alleine. Er ist nicht verheiratet. Er hat Ach so, meinst du das? Okay. Er hat keine Beziehung und mehr nichts, gar nichts. Ist alleine, kam aber immer gut zurecht. Ist im Sicherheitsdienst arbeiten gegangen, immer arbeiten gegangen. Ist er denn jetzt im Moment immer noch in der Klinik? Nein, ja. Er ist seit 2 Jahren zu Hause. Ja. Und wie er dann nach Hause kam, war das so schlimm, dass er arbeitslos geworden ist. Mhm. Und von der Arbeitslosigkeit in der Rente. Mhm. So, und er bekommt seit 2015 die Rente. Mhm. Und dann hat man ihn in der Reha gesteckt, weil sie krankenhausmäßig gar nicht mehr machen konnten. Sie haben ihm dann aber auch, weil er keine Medikamente so genommen hat, hat man ihm so Depotspritzen gegeben, war ich eigentlich mit zufrieden. Mhm. Denn alle 14 Tage wusste ich halt, er hat seins. Mhm. Aber nun ist er bei mir. Wir wohnen nicht weit auseinander, einmal um die Ecke, dann ist er bei mir. Also, aber ihr habt nach wie vor getrennte Wohnungen? Ja. Ja. Mhm. Nun bin ich ja, ist meine Partnerschaft. Genau, wie ist jetzt der Stand der Dinge heute? Er ist im Zimmer hier, sitzt, geht zum Arzt, holt seine Spritze. Er kann gar nichts groß machen, gar nichts. Ich jetzt auch eine Pflegestufe beantragt haben, die müssen ja erst kommen, kontrollieren, was macht er. Es gibt ja seit 2017 gibt es ja auch für Demente und so auch Pflegestufen. Da sind dann 5 Pflegestufen. Mhm. Und ich hatte neulich so eine... Hast du denn, ich muss dich mal ein bisschen unterbrechen, damit man das besser versteht alles. Hast du denn ein gutes Gefühl, wenn er alleine in seiner Wohnung ist? Nein. Nein. Machst du dir Sorgen? Es könnte was passieren. Ja, natürlich. Ja. Mhm. Man sagt, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Aber meine anderen beiden, die haben nichts. Mache ich mir da eigentlich große Sorgen. Da habe ich immer so gedacht, du hast mir schon ein paar Mal geholfen. Und da dachte ich immer, was machst du? Und dann nimmst du ihn jetzt zu dir. Ach so, das ist jetzt das dein Thema. Ja. Dein Thema ist die Frage, soll ich diesen seelisch-psychisch erkrankten Sohn zu mir nach Hause nehmen? Ja. Oder, ja. Was ist die Alternative? Ja, oder in seine Wohnung. Bloß kommt er da zurecht oder geht er in eine, man hat ja eigentlich, wird er mir nicht gutet von der betreute Wohnung. Ja. Wohnen. Aber ist die Wohnung betreut? Nein, aber ich habe jetzt die große Vollmacht vom Rechtsanwalt und alles, sodass ich vollkommen über ihm auch eigentlich, er hat auch die Zustimmung gegeben, dass ich das machen kann. Mhm. Ne? Also die Alternative ist nicht entweder bei dir oder bei sich zu Hause, sondern er könnte auch in ein betreutes Wohnen gehen. Ja. Das ist ja eine dritte Option. Ich habe das ja mal mitbekommen und habe ja auch damals, wie ich gelernt habe, wenn ich auch ein älterer Lehrling war, habe ich ja auch in solche Einrichtungen gearbeitet und da habe ich das ja gesehen. Nicht jeder öffnet sich und er war ja auch zur Reha und das hat gar nichts gebracht. Der war direkt in so eine psychische Einrichtung in der Reha. Okay, das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander. Wir reden über betreutes Wohnen. Betreutes Wohnen gibt es hervorragende Projekte und hervorragende Einrichtungen. Ja, aber nicht, hier in Berlin nicht. Ah, bestimmt in Berlin auch, 100%ig. ich habe ja immer schon überall versucht, irgendwie was mal zu erforschen. Gut, er muss sich auch damit einverstehen. Wie sieht das denn bei dir zu Hause aus? Lebst du in deiner Wohnung alleine? Ja. Ja. Und wie groß ist die Wohnung? Drei Zimmer. Drei Zimmer. Er hat jetzt ein Zimmer. Ich habe ihm ein Zimmer. Da ist er. Wir essen zusammen. Wir trinken alles. Also er ist sehr oft bei dir? Ja, tagtäglich. Ich meine, er hätte noch eine eigene Wohnung. Ja. Aber da geht er sich immer duschen oder gehen wir zusammen hin. Ja, ja. De facto wohnt er schon bei dir. Ja, ja. Nicht, und? Aber die Wohnung lasse ich auch immer offen. Viele, ob das der Rechtsanwalt ist oder irgendwie, die sagen immer, lass uns ihm alleine. Sollte ich mal die Hufe hochmachen? Ich bin ja auch schon 73. Also du hast die Sorge, dass du das in deinem Alter vielleicht nicht auf Dauer schaffst, ihn zu so betreuen. So ist es mal. Ist es denn aufwendig, ihn zu betreuen? Ja, ja, ja, ja. Was naja, er macht nichts. Vom Frühstück bis zum Abendbrot, Wäsche waschen, mit allem drum und dran. Das macht er dann nicht. Also ist er quasi gar nicht fähig, allein in einer Wohnung zu wohnen. Warum löst ihr die Wohnung nicht auf? Ja, das weiß ich auch nicht, aber möchte ich nicht. Ich hatte auch schon immer gedacht, hier in dem Haus, wir sind die kleine gleiche Wohnungsverwaltung, habe ich auch schon so gedacht, dachte ich, machst du das oder, ja. Wie in dem Haus? Bei uns im Haus sind ja auch Zweiraumwohnungen und so. Da habe ich immer gedacht, vielleicht, dass er eine Zweiraumwohnung hat. Er ist ja auch noch dass so. Dass er zu dir in dein Haus zieht, meinst du? Ja. Ja. Mhm. Ich habe auch schon gedacht, hier. Was könnte denn passieren, wenn er zu viel alleine ist? Ja, da habe ich Angst, dass er suizidgefährdet ist und das spricht er auch dann aus. Mhm. Ja, das sagt er mir. Wäre er denn bereit, in eine Einrichtung zu gehen? Nein, nein. Nein? Nein, nein. Er weiß halt, dass, ja, wir unterhalten uns ja. Ich kann mir mit ihm viel unterhalten. Und er spricht auch, aber nur mit mir denn, ja. Mhm. Und alle Freunde erst eigentlich. Du hast ihn gefragt, ob er das will? Ja, und das wollte er nicht, nein. Aber er weiß ja gar nicht genau, was du meinst oder in was er gehen könnte. Ja. Das heißt, man müsste erstmal sich umschauen, was es so gibt an Dingen. Naja, hast du Angst vor ihm, dass er dir vielleicht was antun könnte? Ja, ja. Ja, das auch? Ja. Dass er mir was antun könnte? Ja, ja. Nee. Das nicht. Mhm. Der ist ganz... Aber du hast Angst, dass er jemand anderem was antun könnte? Auch nicht. Auch nicht. Okay. Nein. Mhm. Ich habe ihn noch nie irgendwie ausrasten sehen oder irgendwie ist nicht drin. Ist ein ganz normal erzogener... Naja, ne. Mhm. Ich schlage mal vor, dass wir uns jetzt mal ein bisschen schlau machen für dich. Mhm. Ich bin ganz sicher, dass es in Berlin gute, sehr gute Einrichtungen gibt, die man vielleicht überlegen könnte, dass das etwas für deinen Sohn wäre. Ja, glaube ich einer. Ich war jetzt bei der letzten Untersuchung, bin ich mitgegangen, weil ich gesagt habe, man wollte eine Pflegestufe haben. Ich muss ja auch, er kriegt Rente, ist ja nicht viel mit 49 oder irgendwie was. Und dann habe ich danach gefragt und und da hat sie gesagt, die Ärztin, man könnte so eine Begegnung, damit er denn auch am täglichen Leben dran teilnimmt, mitnehmen. Da muss man sich erst anmelden, ist ja ganz klar. Ist klar. Das dauert monatelang, um an da ranzukommen. Na gut, das dauert Monate, aber ihr habt ja auch in dem Sinne keinen wirklichen Zeitdruck im Moment. Im Moment nicht, ne? Nee, im Moment nicht, eben. Deswegen sollte man das jetzt frühzeitig einfädeln, um dann gegebenenfalls das zu tun. Und für dich wäre es sicherlich auch eine Entlastung. Und wer weiß, wenn es dir mal irgendwann nicht mehr gut geht, hast du die große Verantwortung, der Sohn ist da. Und dann kann man auch von heute auf morgen nicht so schnell etwas Gutes organisieren. Ja. Also als Ziel wäre das sicherlich nicht falsch, das ins Auge zu fassen. Liebe Marianne, wir werden uns jetzt mal schlau machen. Das heißt, wir melden uns gleich, also im Laufe der nächsten halben Stunde nochmal bei dir. Und dann mal sehen, was wir dir sagen können. Ja. Okay, so machen wir es. Das ist lieb. Das machen wir sehr gerne. Schöne Grüße nach Berlin und alles Gute wünsche ich dir. Und ich wünsche dir auch noch gut. Du hast viele Leute geholfen und das freut mich, ne? Dankeschön. Auf viel von den Patienten, wo ich immer noch bin. Ich gehe noch immer noch arbeiten, 2 Tage. Ah ja. Ne? Ich wünsche dir was. Ich dir auch. Tschüss, Marianne. Ja. Tschüss. So, ihr Lieben, 1.34 Uhr haben wir und ich möchte euch gerne unser Thema für nächste Woche sagen. Jetzt fällt mir gerade ein, das ist eigentlich das Thema erst für übernächste Woche. Ich sag's euch, nächste Woche, bin ich ein bisschen durcheinander, weil nämlich nächste Woche fällt die Sendung am Mittwoch und Donnerstag aus. Und deshalb haben wir nächste Woche kein festes Thema. Und daher sage ich euch auch nicht das Thema für nächste Woche. Das kommt dann erst übernächste Woche dann. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht. Und die ist ja bekanntlich am Freitag immer frei. Und hier ist die Elke und Elke ist 47. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Elke. Um was geht's bei dir? Ich bin relativ junge Frau, Mama von zwei Kindern, also von Zwillingen und bin Krebspatientin und habe ein beschissenes Ergebnis. Habe eine Familie, die auch voll hinter mir steht, um Gottes Willen. Bitte? Habe eine Familie, die auch hinter mir steht, mein Mann, meine Eltern, meine Geschwister, aber ich habe meinem Mann das letzte Ergebnis, das jetzt vor 14 Tagen uns gesagt wurde, noch nicht mitgeteilt. Ja. Ich kann es nicht. Ich habe, weiß ich nicht. Du hast gesagt, du hast Zwillinge. Wie alt sind die Zwillinge? Die sind jetzt 4. Das war unser Glück eigentlich. 4 erst? Wir haben überhaupt nicht mit gerechnet. Also ich habe gar nicht mehr gedacht, ich muss es erklären. Ich habe 2007 ist angefangen mit Darm-Sigma-Karzinom. Chemotherapie und das hat auch gut funktioniert und wir waren glücklich und 2011 ist es leider nochmal zu einer OP gekommen, weil da war nochmal ein Rezidiv und wurde mir ein Ausgang gelegt und unerwartet bin ich schwanger geworden. Dann hat man den Ausgang zurückgelegt, weil man... Also ja, du bist in der Erkrankung quasi während der Behandlung schwanger geworden. Genau. Und dann war die Entscheidung Abtreibung oder nicht und das war natürlich für uns ein Zwiespalt und von 3 Ärzten haben 2 gesagt, dass oft erholt sich der Körper, das tut dem Körper auch gut. Also haben wir uns für die Schwangerschaft entschieden und es war auch eine Traumschwangerschaft. Also wirklich, Krankheit war, ja, natürlich, sie war da, aber sie war, wir haben uns auf die Kinder gefreut. So. Vorher hat es nie geklappt und auf einmal hat es geklappt, wir waren glücklich. Du hast auch früheren Beziehungen keine Kinder. Ich lebe mit meinem Mann jetzt 21 Jahre zusammen und da hat es nie geklappt. Also du hast so, keine Kinder sonst? Ja, genau. Und dann waren wir natürlich überglücklich und wir haben es für die Schwangerschaft entschieden. Und habt gesunde Kinder bekommen? Gesunde Kinder bekommen und danach ging es mir einfach immer schlechter. Das heißt, ich habe Schmerzen bekommen, ich habe Ausfälle bekommen und ja, dann bin ich in so ein MRT wieder reingekommen. Die Tumorwerte sind extrem nach oben gegangen. Bei den Kontrolluntersuchungen. Das heißt, du musst immer regelmäßig erst alle 3 Monate, dann alle halbe Jahr und dann alle Jahr. Da gibt es so ein, regelmäßige Kontrollen, wo einfach deine ganzen Werte und du untersucht wirst. Genau, das müssen ja alle Krebspatienten das ja machen. Genau, das ist so ein ganz normales Programm, was eigentlich auch sehr gut ist. Die Grundkrebserkrankung ist ein Darmkrebs. Ja, Sigma-Karzinom. Ein was? Ein Sigma-Karzinom, also das ist unten im Becken, da irgendwo beim Darm, nennt sich Sigma-Karzinom. Man hat uns mal erklärt, weil das wie so ein S ist, darum nennt man das Sigma-Karzinom. Das ist im Beckenbereich, das ist auch entfernt worden und Jetzt warst du wieder im Computer, Tomographen? MRT. MRT, okay. Magnet. Also Magnetröntgen und kriegst du so Mickey-Mäuse auf, weil es so extrem knallt. Ja. Also so ein ganz langer, so ein enger Tunnel. Ist nicht angenehm, aber das muss halt gemacht werden. Genau. Ist halt vorgezogen worden, weil die Werte beschissen waren. Was ist da jetzt rausgekommen? Jetzt der letzte Befund ist, dass der Tumor am Stammhirn sich leider festgesetzt hat oder dass da jetzt eben eine weitere Metastase ist. Also das ist gestreut und jetzt ist es ist der Tumor am Stammhirn. Merkst du das? Hast du Schmerzen? Vom Kopf her nicht. Von den Knochenmetastasen habe ich Schmerzen her. Bin also auch eingestellt mit Fentanyl. Das ist so ein Pflaster, was du alle 72 Stunden, was mein Mann wechselt. Du hast also Knochenmetastasen im ganzen Körper? Nee, in der Halswirbelsäule. Ja. 3., 4., 6. habe ich jetzt. Das ist eine Metastase und die hat massiv Probleme gemacht. Wo wir dann auch die Halswirbelsäule ist verplattet worden, damit kein Durchbruch, kein Querschnitt kommt, weil Metastasen wachsen ja leider und irgendwann ist auch die Grenze erreicht, dann sagt man, bevor man eine Querschnittslähmung hat, ist das halt eben versteift worden. So. Das machst du ja alles, um irgendwie, leben zu können. Ja, natürlich, ja. Jetzt hast du diese schlimme Nachricht, diese niederschmetternde Nachricht, dass im Stammhirn sich das jetzt wieder weitergebildet hat. Das hast du deinem Mann noch nicht gesagt. Nein. Hat er nicht gefragt? Er weiß doch wahrscheinlich, dass du in der Untersuchung natürlich warst. Natürlich, mein Mann war sonst bei allen Untersuchungen dabei. Und jetzt vor 14 Tagen, ich weiß nicht, warum ich zu ihm gesagt habe, du, es war gelogen. Klar, wir hätten unsere zwei Mäuse auch zu meinen Eltern geben können, aber ich habe gesagt, du, lass mich mal. Und ich weiß nicht, warum. Ich kann es dir nicht sagen, warum ich gesagt habe, ich gehe alleine hin. Und hat er aber, als du zurückkamst, hat er doch bestimmt gefragt, was ist jetzt? Ja, natürlich hat er mich gefragt und ich habe gesagt, wir reden später drüber. Und seitdem schiebe ich das von Tag zu Tag. Glaubst du, er hat eine Vermutung, wenn du sagst, wir reden später darüber? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich war sehr geschockt, weil man uns jetzt auch dies. Ich habe ein Palliativthema im Hintergrund, um es zu erklären. Krebspatienten, die diese Morphiumversorgung machen, auch Hausärzte, aber es ist halt, es nennt sich Palliativthema. Mhm. Bei Krebspatienten, die stellen einen ein, weil man eben auf diese Medikamente eingestellt werden muss. Und wenn ich jetzt Schwierigkeiten habe und nicht auskomme, ich habe eine gewisse Bedarfsmedikation, dann kann man die auch Tag und Nacht anrufen und brauche nicht den ärztlichen Notdienst. Mhm. Die kommen dann auch nach Hause oder sagen die am Telefon, probier das mit dem oder dem noch aus. Man hat so verschiedene Möglichkeiten zu Hause. Okay. Des Weiteren haben sie mir jetzt angeboten, ich sollte mir ein Hospiz angucken und das habe ich verneint. Jetzt musst du mir erklären, Elke, warum du das deinem Mann nicht sagst. Weil, ja, ich weiß nicht, warum, was mich jetzt so abschreckt, ihm das zu sagen. Was ist mit meinem Mann, meinen Kindern danach? Wie soll er das schaffen? Alleine. Alleine großziehen. Hast du Sorge, dass das so eine endgültige Nachricht ist? Ja. Ist diese Nachricht so endgültig? Heißt diese Nachricht, man kann dir nicht mehr helfen? Ja, weil ganz klare Aussage. Also meine erste Reaktion war darauf eigentlich, ja, wann fangen wir an? Gibt es eine Möglichkeit, Bestrahlung, Chemotherapie? Ja. Ich habe irgendwas erwartet, dass man sagt, keine Ahnung, irgendwas. Und was haben die geantwortet? Nein. Es geht nicht. Es geht nicht mehr. Dann habe ich erst gedacht, ich bin rausgegangen und ich musste erst mal Luft holen. Mhm. Ich bin dann nochmal reingegangen und habe gesagt, das müssen wir jetzt nochmal erklären. Ich habe irgendwie gedacht, ich habe ein Brett vorm Kopf. So. Ich dachte, die reden über jemand anders, das bin ich. Ich habe nie was Böses getan, das kann ich nicht sagen. Das heißt, du bist mit dieser Nachricht, der Endgültigkeit ganz alleine seitdem? Nein, mein Hausarzt ist informiert, natürlich. Ich Aber sonst mit einem nahen Menschen? Meine Familie weiß es. Nein. Diesen Vorschlag mit dem Hospiz, habe ich das gerade richtig verstanden, dass die Palliativmediziner dir das vorgeschlagen haben? Ja. Die habe ich dann natürlich angerufen und habe gesagt, die soll sich den Befund bitte mal zuschicken lassen, weil ich habe echt gedacht, ich habe ein Brett vorm Kopf. Ich habe gedacht, die reden über einen anderen Patienten. Ich habe es nicht aufnehmen können. Was sagt denn? Dann haben natürlich das Palliativteam angerufen und die haben sich natürlich den Befund sofort zufaxen lassen oder weiß der Geier, jedenfalls riefen die mich dann am gleichen Abend zurück. Und wir haben uns dann auch getroffen. Und da haben die das mit dem Hospiz gesagt? Ja. Und da habe ich gesagt, nein, also Hospiz kommt für mich gar nicht in Frage. Bestätigt dein Hausarzt aufgrund der Befunde auch die Diagnose, dass man nichts mehr machen kann? Der hat parallel nochmal an die Universität in Hamburg, weil die Neurochirurgen hat das Palliativteam, nicht der Hausarzt, sondern das Palliativteam hat es da nochmal vorgestellt. Und zu fragen, ob die noch eine Möglichkeit sehen, und auch die haben es verneint. Sag mal, Elke, wie hältst du das denn zu Hause aus mit deinem Mann? Ich weiß es nicht. Im Moment, du musst doch eigentlich nur weinen, nur traurig sein. Natürlich. Du musst dich ja um die Kinder kümmern und da freundlich sein und mit denen rumspaßen und denen nichts. Ich versuche. Gut, das kann ich sowieso nicht mehr so wie vorher, weil ich habe Einschränkungen. Aber ich stelle mir gerade deine extreme seelische Belastung vor. Ja. Und mit deinem Mann nicht über das Allergravierendste jetzt zu sprechen, was dein Leben ausmacht. Liebe Elke, sag es ihm bitte. Wie soll ich ihm das sagen? Du, deine liebe Frau, geht. Ich habe nie was Böses getan. Wir haben uns verstehe das nicht falsch. Wir haben uns nach Hause gebaut. Wir haben unseren Lebtag zusammen. Weiß ich nicht. Wir haben Kinder bekommen, die wir uns gewünscht haben. Und ihr habt eine gute Beziehung. Ja. Ihr liebt euch. Ja, das ist meine Jugendliebe. Ich habe in meinem Leben nie einen anderen Mann gehabt. Möchte ich auch gar nicht. Und ich muss ihn alleine lassen. Das kann ich. Wie soll ich das sagen? Du Schatz. Die sagen, vielleicht geht es ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr gut und dann das war's. Elke, du musst es ihm sagen. Du musst es ihm sagen. Ihr habt eine tiefe Liebesbeziehung, ihr habt gemeinsame Kinder. Erzähle ihm einfach das, was du mir gerade erzählt hast. So dass ihr gemeinsam beraten könnt über das, was man jetzt tun kann. Ich glaube, dass er darüber sogar enttäuscht ist, wenn du es ihm nicht sagst. Natürlich wartet er darauf, dass ich ihn anspreche. Ja. Ne, so, klar, er kriegt natürlich mit, dass es mir nicht gut geht. Ich sage dann immer, nee, mir ist übel und es hat halt jetzt einfach seinen Obertag. Ne, so, ich versuche immer irgendwie Auswege zu finden, aber klar, er merkt natürlich, dass das nicht in Ordnung ist. Ganz klar. Es wird mit Sicherheit dich etwas entlasten, seelisch, wenn du mit ihm darüber sprichst. Und es wird ihn auch entlasten, weil, glaub mir mal, er kennt dich so gut, er wird sich tausend Gedanken im Moment machen und sich vielleicht auch nicht trauen, dich anzusprechen. Also sitzen da zwei Menschen in einer hochdramatischen Situation beieinander und schweigen. Und das musst du brechen. Du hast es mir jetzt so klar erzählt und das kannst du ihm auch klar erzählen. Domian, weißt du was? Ja, bitte nicht falsch verstehen. Ich bin absolut gläubiger Mensch. Wir haben uns so über unsere Mäuse gefreut. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kriege nicht mal mit, wie sie zur Schule kommt. Ich finde das so ungerecht. Weißt du, wie ich das... Ich weiß nicht, wie ich das mache. Nein, du brauchst es gar nicht weiter ausdrücken. Das verstehen wir alle. Ich verstehe es völlig, was du sagst. Du hast zwei kleine Kinder, 4 Jahre alt, und du möchtest sie groß werden sehen und... Dafür bekommt man Kinder. Wir bekommen Kinder aus Liebe, aus Geborgenheit. Ich will mal in all dem ganzen Unglück und all der Verzweiflung mal etwas Positives sagen. Das muss man auch sehen im Unglück, Elke. Sie sind da. Sie sind da. Ihr habt sie bekommen. Es sind eure Kinder. Es ist ein ganz großes Lebensglück, was dir und deinem Mann widerfahren ist. Ich sage das mal ganz unabhängig von allem anderen. Du hast völlig recht und das ist unfassbar traurig. Und wenn ich mich in dich hineinversetze, wäre ich genauso verzweifelt, wie du es jetzt auch bist. Aber es ist auch ein Glück, dass sie da sind. Und das Wort Glück darf... Ich gebe mir ganz viel Kraft, die oft, das hört sich banal an, auf dem Frühstücksei malen sie mir ein Herzchen drauf, weißt du, das sind ganz viele banale kleine Dinge, weißt du, wo du den ganzen Tag dich drüber freust. Das Leben geht nicht um Geld, um Diamanten, sondern das sind persönliche Sachen, wo, ja, die dich so glücklich und so dein Herz so voller Liebe, voller erfüllt. Und ich kann sie nie zurückgeben. Du musst als nächstes, Elke... Das finde ich ganz wichtig. Ich finde das ganz wichtig, dass du jetzt mit deinem Mann einen Austausch hast, dass du mit ihm alles besprichst, alles. Dass du dein ganzes Herz offenlegst. Und ich bin sicher, dass ihr euch gegenseitig tragen werdet jetzt in der schweren Zeit. Das kannst du nicht mit dir alleine herumtragen. Das ist ja übermenschlich, was du da gerade machst. Du musst ja warten. Ich habe keine Kraft mehr. Ja, das glaube ich. Wo ist denn schläft dein Mann gerade? Ja, er schläft jetzt, ja. Er versucht auch das normale Leben, in Anführungsstrichen, soweit er kann, aufrechtzuerhalten. Das heißt, er ist noch voll berufstätig. Ich habe eine Haushaltshilfe, klar, weil ich viele Sachen eben nicht mehr machen kann, weil ich Einschränkungen habe. Aber das, was ich immer noch machen kann, versuche ich natürlich auch selber noch auf die Beine zu stellen, was ich auch für positiv halte, weil man ist auch stolz, wenn man was erreichen kann, trotzdem. Absolut, ja. Oder nicht, macht es stolz, sage ich das mal so. Und es ist auch, ich finde es auch gut, dass das eigentlich von der Medizin, so mit dem Palliativteam, es ist wirklich eine ganz tolle Lösung. Also davon mal ganz ab. Aber weißt du, wir können zum Mond fliegen, keine Ahnung. Mhm. Aber so eine Scheißkrankheit kriegen sie nicht in den Griff. Elke, nimm es dir vor, es ihm morgen zu sagen. Ich vermute, dass er längst genau sowas denkt. Er hat ja deine ganze Krankheitsgeschichte mitbekommen. Ja, natürlich. Er weiß ja eigentlich so alles. Er weiß jetzt nur nicht den letzten Befund. Ich weiß es nicht. Und dann sprecht miteinander. Sprecht alles. Alles, was euch am Herzen liegt. Und dann guckt man. Was sage ich den Kindern? Wie soll ich das den Mäusen erklären? Jetzt erklär es erstmal deinem Mann. Und dann überlegt, dass ihr die Zeit, die dir noch zur Verfügung steht, dass ihr das Schönste daraus macht. Wenn du es ihm verschweigst, könnt ihr nichts Schönes aus der Zeit machen, weil es extrem angespannt alles ist. Wenn du es mit ihm besprichst, hast du die Chance, entspannter zu sein als jetzt. Das glaubst du auch. So, und wie ihr das Kind den Kindern dann erklären werdet, das müsst ihr dann gemeinschaftlich beraten. Soweit ich das weiß, hier in Köln ist das so, gibt es auch auf der Palliativmedizin gibt es auch Beratungen von Kinderpsychologen, die. Das gibt es ja auch, ja. Also das haben wir auch. Genau. Wir haben auch so einen Verein, der. Das kann man ja dann weiß. Genau. Ja, wie gesagt, also das gibt es hier auch. Bisher haben wir halt immer gesagt, die Mama schafft das, weißt du, so, ich habe immer gesagt, die Mama schafft das. Es war auch so das Gefühl, dass ich das irgendwie noch schaffe und dass es irgendwie noch einen anderen Weg gibt oder ja, Hoffnung und immer ganz viel Kraft und Energie reingesteckt und dann kriegst du das so vor die Füße geknallt, wie ich kaufte ein paar Schuhe. Aber jetzt bist du an einem Punkt angekommen, wo das vielleicht nicht mehr so leicht zu sagen ist, mit denen ich schaffe das. Sprich morgen mit deinem Mann, bitte, Elke. Ich bin so überzeugt davon, dass das Richtige, das einzig Richtige ist, was du tun kannst. Und alles Weitere wird sich dann ergeben. Okay. Ich möchte, weil du jetzt verständlicherweise so verzweifelt und so traurig bist, dich auch nicht komplett allein in die Nacht entlassen. Wir beide verabschieden uns jetzt voneinander. Und dann ruft dich meine Psychologin, die Magdalena, das ist eine sehr nette, erfahrene Psychologin, die ruft dich gleich nochmal an. Okay. Gut, dann machen wir das so. Ich wünsche dir viel Kraft, viel Zuversicht und ein gutes Gespräch mit deinem Mann morgen. Danke. Okay, danke, Domi. Auf Wiederhören und alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Hier ist Viktor, 28. Guten Morgen. Hallo, hallo Domian. Hallo Viktor. Weswegen rufst du an? Ja, hallo Domian. Ich rufe an, zweierlei Sachen. Ah, Entschuldigung, ich muss mal den Fernseher ausmachen. Das ist so versetzt, ich kann das Gesicht sonst nicht lesen. Zwei Sachen. Also einmal nur die Nebensache. So ein bisschen Dank auch an dich und die Sendung. Ihr hattet vor einer Weile das Thema mal gehabt, Lebensretter. Ja, das genau. Auch ein bisschen im Zusammenhang mit meinem eigentlichen Thema. Ich denke auch schon mal, also das eigentliche Thema, der Schwerpunkt sind eigentlich suizidale Gedanken, die auch im ganz normalen Zustand, auch wenn man ganz entspannt, also man ist da und dann plötzlich kommt so, jetzt eigentlich Schluss, das wäre doch jetzt gut. Diese Gedanken hast du? Ja, ich muss dazu sagen, ich seit über einem Jahr bin ich in einer schweren Depression drin, wahrscheinlich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, vielleicht mein ganzes Leben lang immer wieder. Und das Problem, das ich habe, das kriegt jetzt auch eine Bezeichnung, und zwar Autismus. Was erleichtert das? Das ist diagnostiziert bei dir? Ja, so gut wie fertig, ja. Ich habe eine Bitte an dich, Viktor. Ja. Der Begriff fällt natürlich immer wieder. Vielleicht sagst du es in deinen Worten mal ganz kurz. Was ist eigentlich Autismus? Okay, ich versuch's, da ich aber sonst jetzt durcheinander komme, muss ich nochmal zurück zu dem ersten Thema, um das abzuschließen. Ja, okay. Also Lebensretter, ich fand das schön und da wollte ich sagen, also ich in meiner Depression und mit dem allen und wenn man dann zu viel an die suizidalen Gedanken kommt und irgendwann dann löst sich irgendwie der Sinn des Lebens auf oder man merkt, man weiß es gar nicht, wo er ist, man hat eine große Leere und alles und die Welt ist belastend und schwer und der Auslöser eigentlich dann ist ja immer, dass man sich nicht geliebt fühlt und auch meine Beziehungen und Freundschaften, also ich habe quasi keinen Kontakt mehr zu Menschen fast. zu drei, also einschließlich meiner Mutter. Ich glaube. Einer dieser Menschen ist eine gute Freundin, die sich dann einmal meldete, ich kann quasi nicht mehr normal kommunizieren. Also ich kann schon normal reden, ich wirke nach außen normal. Ich weiß, das ist tatsächlich ein Problem. Ich darf mal eben unterbrechen. Ja. Das ist ein Teil der autistischen Erkrankung, dass man so ganz verkapselt in sich lebt. Ja. Ja. Dass man kaum Kontakte pflegen kann nach außen. Dass man feste Strukturen braucht. Das ist ein schönes Bild, aber das ist, als Autist lebt man auf einem fremden Stern und ab und zu besucht man die Erde man versteht die Menschen nicht. Und man muss auch sehr strukturiert sein, deswegen hast du gerade gesagt, ich komme sonst durcheinander, wenn ich das nicht erst erzähle. Ja, ich verstehe. Genau. Darf ich? Als Autist besitzt man keine Intuition, vor allem im sozialen Bereich, man besitzt keine, also meistens. Es ist das Autismus-Spektrum, das streckt sich sehr, sehr weit. Weint ein Autist manchmal? Ja, das ist unterschiedlich. Es wird zwar öfter gesagt, dass man keine Emotionen habe, aber also dass Autisten keinen Anschluss dazu haben. Ich habe mittlerweile eine andere Meinung und ich glaube, dass... Wenn du weinst, über was? Weswegen weinst du? Das normale menschliche Miteinander funktioniert nicht von selbst. Das geht nicht. Es ist eine Sprache, die mir fremd ist, dass ich so klar reden kann. Wird über Gedächtnisleistung, also über Intelligenz kompensiert. Das nennt sich hochfunktionaler Autismus. Mhm. Und alles, was ich gerade tue, sind im Grunde mathematische Berechnungen für mich, sage ich mal. Das, was wir jetzt gerade hier hören, das bist eigentlich gar nicht du. Doch, das bin ich. Ich habe es trainiert, das tun zu können. Ich kann das und auch dieses klare Sprechen, also ich stelle es mal in den Raum, weil das so immer zu mir gesagt wird und bewusstes Reflektieren und so. Das ein Dilemma davon ist, dass mein Gehirn immer rotieren muss. Es wird oft einem gegen Kopf geworfen, du bist ein Regelmensch, du denkst immer, du bist viel zu verkopft, mach mal was impulsiv, intuitiv. Das geht nicht, das gibt's nicht, das würde gar nicht gehen. Wenn ich das machen würde, dann würde die ganze Welt nicht gehen. Das heißt, ich muss jede Sache, vermutlich muss ich 80% mehr denken als der normale Mensch. Bei den meisten Sachen, um irgendwo hinzukommen. Manchmal verstehe ich lange nichts, manchmal bin ich schnell und das ist auch sehr erschöpfend. Wenn du diese mathematische Leistung des Sprechens und dich Gebens nach außen, so wie du es jetzt gerade tust, wenn du das nicht machen würdest, wie würdest du mir dann entgegentreten? Schieb das mal zur Seite, mach das mal. Warte mal, jetzt bin ich durcheinander. Darf ich noch mal? Gerne. Ich kann mir alles merken. Das Gute als Autisten, die Fähigkeiten verlagern sich. Ich habe scheinbar unbegrenzte Konzentration. Also noch mal zurück mit dem Lebensretten. Also ich wollte nur sagen, dann hat sich diese eine Freundin gemeldet und ein großes Problem ist, akzeptiert zu werden und nicht immer gesagt bekommen, dass man normal sei oder sich normal verhalten soll, weil das ist die verletzendste Sache. Auch dieses, es wird schon wieder gut, es wird nicht gut. Das ist, also es sieht anders aus als Autist. Und diese Freundin hat sich gemeldet und ist einfach vorbeigekommen und dieses, ich weiß, sie kann vieles nicht verstehen, aber sie ist einfach hingekommen und ist einfach da und sagt, du, ich komme einfach, egal wie dein Leben den Bach runtergeht oder so, ich freue mich einfach, dass du da bist, einfach so als Freund. Und das, jetzt ich kann es nicht beschreiben, aber alle Liebe meiner Familie oder so hätte das nicht machen können, aber das hat mich, glaube ich, mehrfach davon abgehalten. Also eine gute Erfahrung war das. Eine schöne Erfahrung. Das kann ich schwer sagen. Vielleicht ist es eine positive Emotion, die dadurch ausgelöst wird. Aber ich glaube schon, dir hat es doch gefallen. Es war positiv für dich. Ja, genau. Ja, deswegen wollte ich das auch ausdrücken. Ja. Du hast mich gefragt, wie ich mich geben, wenn ich nicht so wäre. Ich muss alles berechnen. Ich mache alles und alles, was ich mache in meiner Welt. Tatsächlich bin ich, ich funktioniere mathematisch, ich mache das so, das ist auch total in Ordnung. Victor, ich muss ganz unhöflich sein und dich unterbrechen. Du hörst die Musik, die Sendung ist vorbei, was ich extrem bedauere, weil ich sehr gerne mit dir weitersprechen würde wollen. Vielleicht können wir das nächste Woche noch machen. Leg mal auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay? So, in der Technik heute Nacht Martin Dannhauser. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche Montag. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.